Im Radio hören Sie eine Werbung für Zitronentabletten. Welche Wirkung haben die Tabletten? Die Schlanksensation durch Zitronentabletten. 15 Kilo weniger in 4 Wochen. Ein natürlicher Fettfresser für Eilige. Sie nehmen in kürzester Zeit Kilo um Kilo ab und haben schnell die Traumfigur, die Sie sich schon immer wünschten. Sie brauchen keine Diät zu machen und müssen auf nichts verzichten. Zu jeder Mahlzeit nehmen Sie einfach nur eine Tablette. Zu bestellen über unseren Info- und Bestellservice täglich von 8 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertags von 9 bis 19 Uhr. Notieren Sie sich unsere Hotline 0043 20 0103. Sie hören jetzt den Text noch einmal.